Städte, Kreise, die Jagdflieger der Verteidigung in großer Höhe. Vermutlich, damit der Gestank der Gier und des Elends nicht zu ihnen hinaufdringt.